Kapitel 2 Gefahr droht. Ein Tag später. Vinzenz und ich gehen wieder zu Ernst. Die Spuren im Schnee haben uns neugierig gemacht. Und wir wollen mehr über den schrecklichen Schneemenschen wissen. Auf dem Weg frage ich Vinzenz: Glaubst du das, dieser Schneemensch? Ach so, ein Schmarrn. Das ist doch ein Märchen. Jemand will den Ernst auf den Arm nehmen. Also, ich finde das gar nicht komisch. Ernst ist ein alter Mann. Das macht man nicht. Es ist 4:30 nachmittags, als wir bei Ernst ankommen. Bald wird es dunkel. Servus, ihr zwei, begrüßt uns der Alte. Ein Unglück ist passiert. Was denn? Fragt Vinzenz. Zwei Schafe, heute Nacht im Stall. Beide sind tot. Ernst kann kaum sprechen vor Angst. Ich beruhige ihn. Du darfst nicht solche Geschichten glauben. Ernst guckt mich an. Du bist noch ziemlich jung, Peter. Ich aber hab schon viel gesehen. Kommt rein in die Stube. Ich erzähl euch was. In der Stube bietet uns Maria ein Glas frische Milch und ein Stück selbstgebackenen Apfelstrudel an. Keiner backt den Apfelstrudel so gut wie Maria. Wir setzen uns an den alten Holztisch und Ernst beginnt zu erzählen. Ich war 10 Jahre alt. Da war dieses mysteriöse Tier. Einige Monate lang kam es immer wieder bis zum Dorf. Es lebte da oben im Gletscher. Und nachts griff es dann unsere Tiere an. Hoppla, da habe ich mich doch richtig verschluckt. Vinzenz soll das nicht merken, aber zu spät. Ist die Milch etwa zu heiß? Fragt er spöttisch. Ich schaue Ernst an. Hast du das Tier wirklich gesehen? Na, aber eines Nachts bei Vollmond hat mein Vater seinen Schatten gesehen. Hinter dem Hof. Ich bin sicher, das war's. Und nach einer Pause? Es ist fast 3 Meter groß und ganz behaart. Es hat ein Riesenmaul und spitze Zähne. Sein Schrei ist grausig. Mit einer einzigen Tatze wirft es eine Kuh in die Luft. Ernst übertreibt, denke ich. Da hören wir draußen einen fürchterlichen Schrei. Habt ihr gehört? Fragt Ernst atemlos. Das ist's. Das ist die Bestie. Wir laufen raus. Wieder hören wir Schreie. Am Fuß des Gletschers sehen wir ein geheimnisvolles Licht und an den Felswänden große Schatten. Unmöglich. Sowas kann kein Tier alleine machen, antwortet Maria. Vielleicht sind's ja 2 oder 3, sagt Ernst. Langsam verstehe ich, warum Ernst solche Angst hat. Zurück ins Haus, da sind wir sicher, sagt Vinzenz. Ich rufe die Bergwacht an, besser ist besser. In der Küche fragt Ernst, wann die Bergwacht kommt. Die Schreie haben aufgehört, da habe ich dann nicht mehr angerufen, antwortet Vinzenz. Aber guck doch mal, was ich hier vor der Haustür gefunden habe. Ein Brief? Sagt Ernst erstaunt. Wie kommt der denn hierher? Vinzenz gibt Ernst den Brief. Der Alte liest laut vor. Der schreckliche Schneemensch ist wieder da. Verlasst sofort euren Hof. Sonst holt euch das weiße Monster noch vor Ende des Monats. Wir gucken uns gegenseitig an. Wir denken wohl alle dasselbe. Wer hat diesen Brief geschrieben? Wer hat den vor die Haustür gelegt? Wer will Ernst und Maria Angst machen? Und ich habe noch einen Gedanken. Warum hat Vinzenz nicht die Bergwacht gerufen?